Zeit und treffen wir mal marschieren. Ich möchte ein Aktionkrieger werden, kämpfen ganz allein auf Erden, auf das rote Bildchen drücken, um damit die Welt zu schocken. Der Krieg, der dauert nicht lang, davor ist mir heute schon bang. Denn in diesem Krieg gibt es für niemanden einen Sieg. Ich möchte ein Aktionier werden, kämpfen ganz allein auf Erden. Ich möchte ein Aktionier werden, kämpfen ganz allein auf Erden.